Es gibt genug Theologen, die über dergleichen Kleinigkeiten erhaben stehen und nichts daran finden, nach Bedarf das linke oder das rechte kritische Auge zu schließen, um dann jeweils die andere Seite zu übersehen. Andere winden sich mit der Erklärung heraus, Jesus habe zwar gesetzestreu gelehrt, aber gesetzesfrei gelebt. Theologen, die das Bedürfnis empfinden, sich zu entscheiden, befreien sich auf einem nicht mehr ungewöhnlichen Wege aus der dialektischen Falle. Sie erklären einfach die eine Seite, meist die gesetzestreue Verkündigung Jesu, für spätere dogmatische Fälschung und Unterschiebung. Auch Winkel steht auf Seiten dieser Erklärer. Da es sich um christliche Theologen handelt, so versteht es sich von selbst, dass sich ihr kritisches Empfinden gegen Gesetzesgerechtigkeit und für Gesetzesfreiheit entscheidet. Die Willkür solcher Entscheidung springt in die Augen. Das Schwergewicht der psychologischen Gegengründe, dass der proklamierte totale Umschwung in der Seele der Jünger psychologisch unmöglich ist, wird keiner weiteren Beachtung für wert gehalten. Das trifft auch bei Winkel zu. Auch seine Entscheidung im Gesetzesdilemma entspringt der Willkür. Damit erweist sich aber schon die Voraussetzung seiner ganzen kritischen Aktion als verfehlt. Trotzdem wollen wir jetzt Winkel auch als Variantenspezialisten bei der Arbeit betrachten. Warum unternimmt er doch eigentlich diese beschwerliche Reise in den Urwald der Varianten? Er will mit Hilfe der ursprünglichen Lesarten die ursprüngliche Jesusverkündigung wiederherstellen. Seine Forschungsaufgabe besteht also darin, herauszufinden, welches unter dem Gewimmel von Varianten die ursprünglichen Lesarten sind. Eine schwere und gefahrvolle Aufgabe, so denkt sich wohl mancher Leser. Wie wird es Winkel nur fertigbringen, zu unterscheiden, was unter den Lesarten gut und schlecht, ursprünglich und sekundär ist? Aber keine Sorge, Winkel ist für seine Aufgabe in hervorragender Weise ausgerüstet. Er sagt es selbst, was ihn zur Lösung des Variantenproblems prädestiniert: sein Fingerspitzengefühl für echte und unechte Münze. Nun, wer Fingerspitzengefühl besitzt, für den bedeutet die schwerste Wissenschaft eine kinderleichte Angelegenheit. Leider erweist sich bei Winkel der Ursprung seines Gefühls als bedenklich. Das Fingerspitzengefühl fließt nämlich her aus dem trüben Komplex der Winkelschen Voraussetzungen von der angeblichen Gesetzesgegnerschaft Jesu. Es handelt sich also um Willkürfluidum. Zuerst befühlt Winkel die Kodizes des Neuen Testamentes als Ganzes. Er gelangt bei dieser Prozedur zu dem Ergebnis, dass man als Textkritiker den schönen Glauben aufgeben muss, in irgendeiner der alten Handschriften bzw. Handschriftengruppen den Urtext aufzufinden. Winkel dürfte also auch keine Handschrift oder Gruppe bevorzugen. Trotzdem gewahren wir ihn als Parteimann für D, Syrer und Altlateiner gegen S und B. Wie geht das zu? Wie kommt es bloß, dass Winkel gegen die Bevorzuger von S und B loswettert, man sollte diese Leute mit der Geißel von ihren Kathetern heruntertreiben? Und woher bloß seine Vorliebe für D, Syrer und Altlateiner? Des Rätsels Lösung verbirgt sich in Winkels Fingerspitzengefühl für das Ursprüngliche. Die Handschriften wie D, Syrer und Altlateiner werden deshalb bevorzugt, weil sie den Winkelschen Voraussetzungen entgegenkommen, das heißt, weil sie gesetzesablehnende und sonstige undogmatische Varianten aufweisen. Dergleichen Lesarten sind Winkel als der Situation der Zeit entsprechend hochwillkommen. Sie herauszufinden ist natürlich keine große Kunst. Es gehört nur Geduld, viel Geduld dazu, hunderte von Handschriften auf solche undogmatischen Lesarten hindurchzublättern. Denn Winkel belässt es keineswegs bei den genannten Handschriften. Er zieht auch noch viele andere heran, um sie dann als Zeugen des Urtextes zu würdigen, wenn sie zufällig dogmenfreie Varianten beherbergen. Letztlich ist und bleibt immer die religiöse Situation unserer Zeit, so wie Winkel sie begreift, der Zauberstab, mit dem aus dem Versteck der handschriftlichen Überlieferung die ursprünglichen Lesarten hervorgeholt werden. Die religiöse Situation erfordert beispielsweise, dass in der ursprünglichen Verkündigung Jesu dem Reiche Gottes kein eschatologischer Charakter anhaften darf. Das eschatologische Reich Gottes ist als eine Gottesherrschaft gedacht, die zukünftig erst in einer gewissen Endzeit hereinbricht. Es ist Winkel sehr peinlich, dass gemäß der evangelischen Berichten Jesu sich selbst für den erwarteten Juden-Messias der Endzeit gehalten haben sollte. Solche eschatologisch klingende Herrenworte müssen entweder für Winkel später ganz unterschoben oder aus echten, anderslautenden Worten Jesu umkorrigiert worden sein. Schon das Fingerspitzengefühl sagt einem das. Die Verfälschung der echten Worte sei früh geschehen, konstatiert Winkel, und zwar sei es im Jüngerkreis unter Oberleitung des gerechten Herrenbruders Jakobus geschehen, der sich infolge dunkler Machenschaft an die Spitze der Jerusalemer Urgemeinde zu stellen verstanden hatte.